Nummer 1, Anfang 1965 in den USA und in England. Sicherlich der größte Hit auf dem Phyllis-Plattenlabel. Die Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feelin'. Damals mit knappen 4 Minuten Laufzeit eigentlich zu lang für die Radiostation in den USA. Aber Phil Spector weigerte sich, den Song zu kürzen und schrieb einfach 305 auf das Innenetikett. Eine andere nette Geschichte ist, als die fertige Platte zum ersten Mal den beiden Righteous Brothers vorgespielt wurde, schien Bill Medley das Ganze sofort zu mögen. Das ist der mit der tiefen Stimme. Bobby Hatfield kommt mit seiner höheren Stimme ja erst später dazu und der fragte in die Runde, was mache ich eigentlich zum Beispiel im Fernsehstudio, während Bill die ganze erste Strophe singt? Phil Spector darauf, du kannst so lange zur Bank gehen. Er sollte Recht behalten. Noch mächtiger, noch pompöser jetzt eine der späten Aufnahmen mit den Ronettes, April 1966, I Wish I Never Saw the Sunshine.